At the Crossroads hieß dieser Titel. Wir sind noch immer beim Sir Douglas Quintett und wir sind noch immer in dieser Zeit, also 68, 69. Sie waren, bevor sie nach San Francisco gingen, mit James Brown auf Tournee gewesen. Ein paar Gramm Haschisch hatte zur kurzzeitigen Auflösung der Band geführt, und zwar deshalb, weil sie aus Texas raus mussten. Sie waren in Texas mit ein paar Gramm Haschisch erwischt worden. Und nun ja, dann gingen sie von Texas nach San Francisco und dann ging es weiter. Erst erfolglos, nach Mendocino dann erfolgreich. Die Hits, die paar Hits, die sie hatten, es waren in der Tat nicht viele, zumindest nicht hier in Europa, die kennt man. Mendocino, ein paar Mal erwähnt, inzwischen Dynamite Woman war ein Hit, Nuevo Laredo auch. Die Hits, die sie hatten, waren alle nach diesem Muster gestrickt. Doug Sams Gesang, eine Mischung aus Tex-Mex, Country, Cajun und Blues, hinter allem die Orgeln der Orgel Orgy Myers. Ihre EPs folgten diesen Mustern nicht. Die waren, wie soll man sagen, zeitgemäß. Hier klangen sie wie die Birds, dort psychedelisch, hier nach Soul und da nach Rock'n'Roll, Polka, schweren Blues und Western Swing.